Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 556, an Schiller. Viel Glück zu der abgenötigten Vollendung der Arbeit, denn ich will Ihnen gar nicht leugnen, dass mir in der letzten Zeit alle Hoffnung zu vergehen anfing. Bei der Art, wie Sie diese Jahre her den Wallenstein behandelt haben, ließ sich gar keine innere Ursache mehr denken, wodurch er fertig werden konnte, so wenig als das Wachs gerinnen kann, solange es an dem Feuer steht. Sie werden selbst erst finden, wenn Sie diese Sache hinter sich haben, was für Sie gewonnen ist. Ich sehe es als etwas Unendliches an. Ihr Quartier im Schlosse soll aufs Beste besorgt werden, und ich denke, es soll an nichts fehlen. Auch was Sie sonst an den ersten und letzten Bedürfnissen nötig haben möchten, soll parat sein. Lassen Sie sich ja nicht abhalten, sondern resolvieren sich kurz und gut, den zweiten zu kommen, denn wir haben übermäßig zu tun, wenn wir bis den 30. fertig werden wollen, wobei das Schlimmste ist, dass sich der Termin nicht verschieben lässt. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie mir Ihre liebe Frau und seien Sie zum Voraus schönstens willkommen. Weimar am 25. Dezember 1798. G.